Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 68 des Gabelbissen Podcast. Um ein Haar hätte es diese Woche keinen Gabelbissen gegeben. Okay, das ging jetzt sehr dramatisch, aber in Wirklichkeit ist es alles andere als dramatisch. Also um was geht's? Gestern am Abend, sprich am Abend vor der Aufnahme, verspürte ich ein unangenehmes Kratzen im Bereich der Mandeln. Und ich weiß aus jahrelanger Erfahrung, wenn das so kommt, dann kann es gut sein, dass sich eine Verkühlung bei mir ankündigt. Und ja, Verkühlung kann schnell kommen und dann spricht man doch ein bisschen nasal. Und ja, das will ich euch nicht antun. Und so hätte ich es dann in dem Fall ausfallen lassen. Aber es hat sich doch nichts daraus entwickelt, wie ihr hören könnt. Und somit können wir gleich mit der heutigen Folge mal so richtig durchstarten. Heute möchte ich euch ein Gericht präsentieren, das zur typischen Wiener Küche zählt, das äußerst universell ist und viel Verwandtschaft im europäischen Raum hat. Die Rede ist von dem Palatschinken. Und gleich vorweg, nein, das Ganze ist kein Schinken, sondern ein Gericht aus Teig. Warum ich das sage? Also es ist vor einiger Zeit, war ich mal auf Kreuzfahrt und da hatten wir am Abendessen wirklich sehr, sehr nette Tischnachbarn. Ja, und die sind gerne herumgereist und natürlich, wenn man Europareise macht, fährt man natürlich auch gerne nach Wien. Und da haben wir so geplaudert über die kulinarischen Schmankerl von Wien und von Österreich generell. Und da haben sie uns erzählt, ja, wenn sie nach Wien kommen, in Österreich, essen sie so gerne einen Palatschinken mit Aprikosenkonfitüre. Ja, im ersten Moment, ich habe nicht gleich mitgedacht, haben wir gedacht, was, die essen Schinken mit Marillenmarmelade? Das passt doch nicht zusammen. Und dann haben wir gedacht, was ist denn das überhaupt für ein Schinken? Denn ja, Wien hat einen ganz berühmten Schinken, das wäre der Wiener Beinschinken. Aber der hat dann überhaupt nichts mit Palat zu tun. Und ich überlege, Palat, war das mit irgendein Fürst oder was auch immer? Ist mir nichts eingefallen. Dann hat es irgendwann doch mal Klick gemacht und dann ist mir gekommen, die haben Palatschinken gemeint. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen, haben alle herzlich gelacht und seit dem Zeitpunkt haben sie gewusst, dass man das Palatschinken nennt und nicht Palatschinken. Also solltet ihr mal jemanden treffen, der eben von Palatschinken spricht, da sind die Palatschinken gemeint, hat nichts mit Schinken an sich zu tun, sondern, ja, das hat einen ganz speziellen Grund, warum man das in Österreich bei uns so nennt. Dazu dann aber später mehr. Ich habe gesagt, Palatschinken haben wir viele Verwandte im europäischen Raum. Zum Beispiel, wenn wir gleich zu unseren direkten Nachbarn rüberschauen, nach Deutschland zum Beispiel, da kennt man die Pfannkuchen. In slawischen Ländern kennt man zum Beispiel die Blini. In Böhmen kennt man die Palatschinski. In Ungarn, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ungarisch ist mir eine ja ziemlich fremde Sprache. In Ungarn die Palacinta, sollte jemand von euch Ungarisch kennen und ich habe es falsch ausgesprochen, dann bitte schickt mir doch, wie man es richtig ausspricht, würde mich echt interessieren. Ja, natürlich in Frankreich die berühmten Crêpes. Die sind alle von der Zubereitung und von der Art her miteinander verwandt und gehen mehr oder weniger auf die gleichen Wurzeln zurück. Doch unterscheidet sich ein deutscher Pfannkuchen von der österreichischen Palatschinke ziemlich stark. Genauso wie sich Krebs von den österreichischen Palatschinken total stark unterscheiden, obwohl sie den gleichen Stamm haben. Geschichtlich betrachtet dürfte, so vermutet man, das Ganze die Wurzeln in Griechenland gehabt haben. Denn in der Antike Griechenland kannte man damals schon ein Teigfladengericht, das in Olivenöl gebacken wurde. Palatschinken zum Beispiel, die backt man ja auch in der Pfanne heraus, zwar nicht in Olivenöl, weil das ja eigentlich nichts für uns regional typisches ist, sondern in ja, Butter, Schmalz, was auch immer. Und auch die Römer kannten so ein ähnliches Gericht wie die Griechen. Die haben es auch in Olivenöl gemacht, was ich weiß. Die nannten das Ganze dann Plazenta. Hat jetzt nichts mit dem zu tun, wo Babys genährt werden, während sie im Mutterbauch sind. Das ist ein Gericht gewesen der Römer. Und ich glaube, Plazenta steht ja im Lateinischen irgendwie so für Leben etc. Nagelt mich bitte nicht an die Wand. Ich war kein Lateiner in der Unterstufe. ich war in einem Realgymnasium, der eher der Mathematik etc. verschrieben war. Ja, und Römer, wie ihr wisst, die haben ja Europa erobert. Man, nicht alles, es gab ja so ein kleines gallisches Dorf, nein, das gibt es nur im Comic. Aber nicht alle Teile, aber viele Teile von Europa haben die Römer besiedelt und natürlich haben die auch auf den Feldzügen die Gerichte mitgenommen und was ihnen geschmeckt hat, auch bei ihren Lagern etc., haben sie das Ganze halt gekocht. Die Belagerten mehr oder weniger kannten dadurch auch die Gerichte, da konnten sie dadurch kennenlernen von den Besatzern und haben es irgendwie in den eigenen, das eigene Portfolio, würde ich mal sagen, übernommen. Natürlich hat man dann, wie bei so vielen Sachen, das Ganze abgeändert auf mehr oder weniger lokale Kochtechniken, so wie man es selber kannte, oder zum Beispiel jetzt auf lokale Zutaten, die jetzt zum Beispiel im Römischen Reich, Italien heutzutage nicht so vorhanden waren. Ja, und so sind dann mehr oder weniger die eigenständigen Gerichte wie die Crepe entstanden. Die Palatschinke, die geht ja nicht so wirklich auf die Plazenta der Römer zurück, sondern die war ein, unter Anführungszeichen, Import aus den österreichischen Kronländern. Ihr wisst, ich habe euch ja schon öfter erzählt, zu Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie, wo ja Österreich durchaus ein bisschen größer war, als es heute ist, wurde ja aus den ganzen Kronländern Köchinnen und Köche geholt, um eben für die Adeligen zu kochen. Und da gab es eben auch ungarische Köchinnen und Köche, die das, ja, Gericht, was ich vorhin nicht so schön aussprechen konnte, die Palatschinke nach Wien mitgebracht haben. Ja, und die Wiener Köche waren dadurch begeistert. Ihnen hat das Gericht gefallen, vor allem, weil es so variabel ist. Ja, und die haben es eben dann, wie es auch beim Gulasch war oder bei anderen Sachen, mehr oder weniger mit ihren Techniken neu erfunden, relaunched, würde man ja heutzutage sagen, und haben dadurch die typische österreichische Palatschinke kreiert. Für die Palatschinke könnte man jetzt vermuten, dass es ein einheitliches Rezept gibt. Das gibt es aber nicht. Da gibt es nämlich viele verschiedenste Varianten. Die einfachste Variante der Palatschinke ist sicherlich eine Mischung aus Weizenmehl, Milch, Ei und Salz. Aber man kann da bei den Zutaten total variieren. Ich kann auf der einen Seite die Milch durch Schlagobers ersetzen. Das macht dann wirklich eine wunderbar zarte Palatschinke. So eine werden wir auch im Rezept zur heutigen Folge dann zubereiten. Ja, dann gibt es modernere Mischungen, wo man zum Beispiel Soda reingibt oder ein prickelndes Mineralwasser. Das macht den Teig ein bisschen lockerer, macht die schön, wie soll man sagen, ja, einfach lockerer, luftiger. Oder man kann auch ein Öl dazugeben, was das Ganze auch ziemlich geschmeidig macht. Traditionell wird ja die Palatschinke in der Pfanne gebacken, das habe ich schon erwähnt. Und da ist für Wien ganz, ganz typisch, dass man eine Mischung aus Butter und Schmalz verwendet. Wird heutzutage nur mehr selten gemacht. Es wird Palatschinke natürlich auch mit Öl herausgebacken, mit Margarine. Generell ohne, wenn man eine teflonbeschichtete Pfanne hat. Ja, da gibt es verschiedenste Varianten, wie das heutzutage gemacht wird. Naja, man sagt übrigens auch, dass die Palatschinke mehr oder weniger das dritte Standbein der Wiener Küche ist. Und zwar die anderen beiden Standbeine wären die gebackenen Sachen, wie zum Beispiel das Wiener Schnitzel, das traditionelle Altwiener Backfleisch. Und das zweite wäre dann der Strudel, wie zum Beispiel der Apfelstrudel. Ich habe schon mehrfach erwähnt, dass die Palatschinke extrem universell ist. Das liegt daran, da ja der Teig eher neutral gemacht wird. Das heißt, ich habe zwar Salz drin, aber der Teig ist nicht salzig dadurch. Er ist einfach neutral. Ich habe keinen Zucker drin, damit habe ich keinen Süß und keine süße Ausprägung und kann die eigentlich super füllen. Ich kann sie süß füllen oder pikant füllen, weil einfach der Teig so super neutral ist. Ganz klassisch wird sie in den meisten Gastronomien als Dessert serviert. Da wird sie normalerweise mit einer Marillenmarmelade gefüllt. Es gibt auch, das nennt man oft gern die tschechische Variante, da wird es dann halt statt Marille mit Povidl gefüllt. Es gibt Eispalatschinken, da kommt Vanilleeis rein. Es gibt dann die pikanten Varianten, die kann man dann vegetarisch füllen. Man kann fleischige Sachen einfüllen, man kann Fisch einfüllen. da ist einfach keine Grenzen, sind eben keine Grenzen gesetzt. Man kann das Ganze überbacken, man kann die Palatschinke frittieren und man kann sie auch, wenn man sie nicht füllt, als Suppeneinlage verwenden. Da spricht man dann aber nicht mehr direkt von der Palatschinke, sondern von den Frittaten. Frittaten habe ich euch einmal in der des Kaisers liebste Speisefolge erwähnt. Ja, da habe ich sie erwähnt. Wer das gerne nachhören möchte, dem verlinke ich natürlich die Folge in den aktuellen Shownotes. Und bei den Frittaten ist der Teig wahlweise ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es ein Palatschinkenteig. Und da kann ich auch wieder variieren. Ich kann die klassisch ohne irgendwelche Zusätze machen. Ich kann da aber auch Kräuter reingeben, wo man dann halt von den Kräuterfrittaten spricht. Aber kommen wir zurück zu unserer Palatschinke. Obwohl ihr, wie ihr vorher schon kurz gehört habt, die von den Zutaten eigentlich relativ einfach ist, zu zubereiten, ja, gehört vielleicht doch eine gewisse Kunst dazu, um das Ganze richtig zu machen. Das ist ähnlich wie beim Kaiserschmarrn, der ja auch relativ einfach ist, aber auch bei dem kann ich Sachen falsch machen. Zum Beispiel, dann habe ich wunderbare Kruste draußen beim Kaiserschmarrn, aber innen ist der noch flüssig, wollen wir nicht haben. Und so kann es mir auch bei der Palatschinke passieren. Man, vorweg, ich möchte jetzt niemanden, der noch nie Palatschinken gemacht hat, Angst machen, der sich denkt, um Gottes Willen, das ist kompliziert. Nein, nein, nein, ich will euch jetzt nur ein bisschen Tipps geben, auf was ihr achten müsst, wenn ihr noch nie selber Palatschinken gemacht habt. Kommen wir mal zu dem Ganzen, auf was müsst ihr Acht geben? Wie gesagt, man braucht dafür ein gewisses Fingerspitzengefühl und wenn man das einmal hat, dann ist eine Palatschinke ganz, ganz was Einfaches. Ganz wichtig bei der Palatschinke ist zunächst einmal, dass der Teig eher flüssiger sein muss. Also er sollte nicht zu zäh sein, damit er langsam rennt. Der soll schon ein bisschen flüssiger sein, damit er schöner und schneller rennt. Aber auch nicht zu flüssig, weil das bringt auch wieder nichts. Ja, denn was passiert, wenn das Ganze zu zäh ist? Dann gebe ich das Ganze in die Pfanne rein, schütze rein und dann kann ich es nicht wirklich schön verteilen. Dann habe ich auf der einen Seite keine schöne runde Palatschinke, die hat dann halt irgendwelche abstrakten Formen. Und es kann auch passieren, dass die vom Teig in der Mitte viel zu dick ist, außen zu dünn ist. Und das wollen wir ja auch nicht haben. Man sollte auch immer darauf achten, dass die Pfanne nicht zu heiß ist. Denn auch wenn wir jetzt den richtigen flüssigen Teig haben, also von der Konsistenz her ein bisschen flüssiger ist, und die Pfanne aber wieder zu heiß ist, auch dann verteilt er sich schlecht und dann habe ich wieder das Problem, ich kriege keine schönen Palatschinken raus. Mein Tipp ist also wie folgt bei der Pfanne, die mal erhitzen, das Fett reingeben, durchschmelzen lassen, dann von der Pfanne abheben, ein bisschen abkühlen lassen. Es reichen meiner Erfahrung nach maximal eine halbe Minute, reicht schon. Dann gieße ich meinen Teig rein und wende die Pfanne schön, dass sich der Teig in der Pfanne verteilen kann, schön rundherum. Und dann stelle ich sie wieder zurück auf meine Platte. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es funktioniert nach meiner Erfahrung nach wirklich wunderbar. Wenn dann das Ganze auf der Herdplatte wieder steht, sollte man darauf Acht geben, dass das Ganze nicht zu hart wird. Denn wenn das Ganze zu hart wird, sprich es nimmt zu viel Farbe, habe ich dann das Problem, dass ich die Palatschinke nicht mehr mal schön falten oder rollen kann. Traditionell oder klassischerweise wird Palatschinke entweder gefalten, so wie bei Crêpe Suzette, oder gerollt. Man fricht die, glaube ich, Marillenpalatschinken rollt man immer. Ist es zu trocken, ist das Ganze brüchig? Ja, okay, tut den Geschmack jetzt nicht so viel ab, aber ja, seien wir uns ehrlich, sieht nicht schön aus, weil eine gebrochene Biskuitrolade zum Beispiel ist ja auch nicht gerade so schön. Das sind mal die wichtigsten Sachen, auf die ihr Acht geben müsst. Ein bisschen Farbe, wie gesagt, darf es ruhig nehmen. Das ist überhaupt kein Thema. Das gehört auch zur Palatschinke dazu. Aber lasst nicht zu viel Farbe nehmen. Lieber ein paar Mal mehr wenden und immer zum Schauen, okay, wie weit bin ich, als einmal zu lang drin lassen, dass es einfach zu trocken, zu dunkel wird. Dann zu, ich sage unter Anführungszeichen, jetzt hohen Kunst des Palatschinkenmachens gehört auch oder kann gehören, dass man eben den Teigfladen ohne Zuhilfenahme von zusätzlichem Werkzeug wendet. Sprich, hier gibt es rein, die eine Seite hat dann schon die perfekte Form und dann kann ich das wenden, dass die noch rohe Seite auf die untere Seite der Pfanne kommt, also auf die heiße Seite, und dort weiterbacken kann, dass ich so wende, also nur mit der Pfanne, ohne Zuführnahme eines Pfannenwendens oder sonst was. Das geht. Es erfordert ein bisschen Übung. Ich habe es eine Zeit lang selbst nicht gut gekonnt. Ja, man, okay, ich mache es jetzt auch nicht so oft. Vermutlich, wenn ihr sagt, wenn es mal in der Pfanne ohne irgendwas, ich würde es nicht hinbekommen. Aber ich kann euch sagen, das Ganze ist schaffbar. Am Anfang, wenn ihr das wirklich machen wollt, fangt es vorsichtig an, nehmt die Pfanne runter von der Herdplatte und schüttelt es vorsichtig nach vorn zurück. Das eigentliche Schupfen dann des Teigs macht es erst dann, wenn sich die Palatschinke von der Pfanne gelöst hat. Weil wenn es festklebt, ja okay, dann fliegt ein Teil aus der Pfanne raus und hängt drin, nicht schön. Acht geben solltet ihr übrigens auch darauf, wenn etwas mehr Öl oder Fett noch in der Pfanne drinnen ist, dass es nicht rausspritzt, weil das könnte etwas, ja, fatalere Folgen haben, sage ich jetzt einmal. Und ganz wichtig ist übrigens, aber das ist generell, würde ich euch das bei Palatschinke empfehlen, nehmt immer eine niederwandige Pfanne. Hochwandige Pfannen sind super praktisch, verwende ich selbst gern, aber bei Palatschinken nehmt bitte niederwandige Pfannen. Es gibt übrigens auch eigene Palatschinken bzw. Crepe- oder Pfannkuchenpfannen. Ich habe so eine, muss sagen, die ist wirklich super für das Ganze. Wer gern selber sowas kaufen möchte, da hätte ich einen kleinen Affiliate-Link in dem Beitrag zur aktuellen Sendung gepostet. Das ist die Pfanne, die ich habe. Wenn ihr wollt, ihr könnt es kaufen. Ich habe damit eigentlich schon über viele Jahre sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, und bevor wir jetzt zum Rezept der heutigen Folge kommen, ich habe ja vorher von Deutschland den Pfannkuchen erwähnt. Den gibt es übrigens auch in Österreich, in der Wiener Küche. Hat aber jetzt mit dem eigentlichen deutschen Pfannkuchen wenig zu tun. Denn meines Wissens nach unterscheidet sich der Wiener Pfannkuchen in der Zubereitung und vom Teig her. Ach ja, und wenn ihr mal nach Wien kommt und gerne mal Palatschinken kosten wollt und verschiedensten Varianten, da gäbe es zwei Lokale, die ich persönlich empfehlen könnte. Und die werden spezialisiert auf reine Palatschinkengerichte. Da gibt es zunächst einmal das Palatschinkenpfandl im ersten Bezirk und die Palatschinkenkuchel am Naschmarkt in Wien. Die beiden, wie gesagt, haben sich eben auf die Palatschinken spezialisiert und ja, wenn man es nicht selber machen möchte oder mal richtige Wiener Palatschinken essen möchte, da kann man ruhiger mal hinschauen, sind beide meines Erachtens zum Empfehlen. So, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge und da machen wir pikant gefüllte und überbackene Palatschinken. Dann fangen wir mal mit den Zutaten für den Teig an. Die ganzen Sachen beziehen sich übrigens auf eine Mengenangabe für ca. 4 Portionen. Für den Teig benötigen wir 140 Gramm Mehl, 200 Milliliter Schlagobers, 50 Milliliter Milch, 2 Eier, so ca. 10 Milliliter Mineralwasser oder weniger, Salz, Butter oder Margarine. Im ersten Schritt müssen wir das Mehl mit dem Schlagobers, der Milch, den Eiern, dem Mineral und dem Salz zu einem glatten Teig verrühren. Wie gesagt, wenn er flüssiger ist, überhaupt kein Problem, das ist gewollt. Er soll nicht jetzt zum Beispiel so eine Konsistenz haben, wie wenn ihr Spätzle oder Nockerl macht. Wenn der Teig angerührt ist, kann man ihn ein bisschen rasten lassen und in der Zwischenzeit holt man sich eine flache Pfanne, erhitzt die ganze, schmilzt ein bisschen Butter oder Margarine, ihr könnt aber auch alternativ ein Öl verwenden, wenn euch das lieber ist. Danach, wenn das geschmolzen ist, wie gesagt, die Pfanne von der Platte nehmen, leicht abkühlen lassen, Teig hineingeben, wenden, also wenden jetzt nicht um 180 Grad, sondern so ein bisschen hin und her, damit sich der Teig eben schön auf dem Pfannenboden verteilen kann. Dann kommt das Ganze zurück auf die Herdplatte und dann wird es einfach von beiden Seiten schön goldbraun gebacken. Das wiederholt ihr, bis mehr oder weniger der ganze Teig verbraucht ist. Ich habe bei dieser Mengenangabe gestern, also wie ich gestern ja gemacht habe, es war gestern, so circa 6 Palatschinken rausgebracht. Es war eine dabei, die war ein bisschen dicker, weil da hatte ich am Anfang den Teig noch zu fest. Aber in Summe 6, also ich würde sagen 6 bis 7 Palatschinken bringt man da locker raus. Jetzt haben wir mal die Palatschinken und somit würde ich sagen, kommen wir gleich zur Fülle. Für die Fülle benötigen wir 300 Gramm Geselchtes. Da könnt ihr zum Beispiel ein Teilsames nehmen, ihr könnt einen Selchroller nehmen oder wenn ihr jetzt kein Geselchtes wollt, könnt ihr auch gerne Bratenreste verwenden. Wichtig ist meiner Meinung nach, das Fleisch sollte nicht zu fett sein, maximal leicht durchzogen. Weiters benötigen wir eine Zwiebel, 1 bis 2 Eier, 1 Esslöffel Paradeismark, 1 Esslöffel Senf. Hier würde ich persönlich einen Sarepta-Senf empfehlen. Der hat den Vorteil, dass er nicht wirklich scharf ist, aber auch nicht so die Konsistenz für den klassischen süßen Senf, wie zum Beispiel einem Kremser oder einem bayerischen süßen Senf hat. Außerdem benötigen wir noch Majoran, edelsüßen Paprika, Pfeffer, Salz und etwas Öl. Das Geselchte oder die Bratenreste müssen wir im ersten Step in gröbere Stücke schneiden und danach ist es am besten, wenn man das Ganze durch einen Fleischwolf dreht und da durch die feine Scheibe. Wenn ihr jetzt keinen Fleischwolf habt, könnt ihr einen kaufen, der kostet gar nicht viel Geld. Auch dafür platziere ich euch einen Affiliate-Link in den Shownotes. Und zwar habe ich da einen handbetriebenen, den ich selber seit Jahren habe und sehr, sehr schätze und der für meine Verwendung vollkommen ausreichend ist. Wenn ihr aber keinen kaufen wollt und einfach keinen habt, auch kein Problem, dann würde ich aber beim Sagen, wenn ihr die Stücke schneidet, dann müssen die wirklich so klein wie möglich sein. Ist nämlich dann weitaus angenehmer, das Ganze dann auf den Palatschinken zu verteilen. Wenn man dann das Fleisch durch den Fleischwolf gedreht hat oder eben ganz, ganz klein geschnitten hat, nimmt man eine Pfanne, da jetzt ein bisschen eine höherwandige Pfanne, gibt ein bisschen Öl hinein und erhitzt das Ganze dann. Und dann gibt man eben das selbst erstellte Faschierte rein und brät das mal bei mittlerer Hitze schön an. Während das vor sich hinbrät, kann man die Zwiebel nehmen, schön kleinwürfelig schneiden und auch hier ist wichtig, wirklich kleinwürfelig das Ganze zu machen. Und wenn man das dann hat, kommt das Ganze zum Verschütten dazu, mischt schön durch und brät das Ganze mal weiter an. Und zwar so lange, bis die Zwiebel schon leicht weich werden, also bis die schon glasig gedünstet werden, wie man so schon sagt. Wenn das soweit ist, nehme ich dann den Majoran. Da gebe ich jetzt absichtlich keine Mengen an, denn da könnt ihr dann selbst entscheiden, wie viel Majoran mit drinnen haben wollt. Das Gleiche gilt auch für den edelsüßen Paprika. Senf vom Paradeismark gibt ihr jeweils 1 Esslöffel dazu, wie bereits angemerkt. Fügt ihr alles rein und rührt schön um, damit sich das alles verteilt. Wenn ich das dann habe, lasse ich das Ganze jetzt für ein paar Minuten weiter dünsten und zu guter Letzt schmecke ich es noch mit Salz und Pfeffer ab. Wenn ihr Geselchtes oder dergleichen verwendet, werdet ihr vermutlich nicht so viel Salz benötigen, da das ja durchaus schon einen etwas salzigeren Geschmack hat, den ich persönlich sehr, sehr gern habe. Aber das ist jetzt nur eine Notiz am Rande. Wenn das dann alles fertig ist, nehme ich die Pfanne vom Herd und lasse es mal ganz leicht abkühlen. Wichtig ist, dass die Pfanne hauptsächlich runtergeht von der Temperatur. Denn wenn ich das habe, nehme ich meine Eier, 1 bis 2 Stück, und rühre das Ganze in diese Masse rein. Das Ganze hat den Vorteil, dann ist das Ganze irgendwie, hat das mehr Konsistenz, hält besser zusammen und ich kann es auch schöner in die Palatschinken einfüllen. Bevor wir aber noch zum Füllen kommen, würde ich sagen, widmen wir uns noch schnell dem Überguss. Der ist ganz einfach zu machen und auch von den Zutaten her nicht sehr aufwendig. Dafür benötigen wir 1 Becher Sauerrahm, ca. 100 Milliliter Schlagobers, kann auch ein bisschen weniger sein, 2 Stück Eier, Muskat, 70 Gramm Vorarlberger oder Tiroler Bergkäse. Wenn ihr jetzt keinen Bergkäse zur Hand habt, dann nehmt einfach einen, der wirklich einen schönen, kräftigen Geschmack hat. Also das ist wichtig, er sollte schon schön kräftig sein. Das heißt, bei einem jungen Gouda würde ich jetzt für das Gericht ehrlich gesagt nicht verwenden wollen. Der wäre mir dafür einfach ein bisschen zu mild. Ein altgereifter Gouda, der würde da schon eher passen. Zunächst einmal müssen wir den Käse fein reiben, da wirklich eine feine Reibstufe verwenden, dann kann man es nämlich viel, viel schöner vermischen und vor allem man hat dann mehr, das sich verteilen kann in der ganzen Masse. Und dann ja, muss ich im Endeffekt die restlichen Zutaten nur noch in eine Schüssel geben mit dem Käse, verrühre das Ganze und schmecke es noch ein bisschen mit Salz und Muskat ab und somit ist der Überguss fertig. Danach erhitze ich mein Backrohr auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze oder alternativ auf 160 Grad Celsius Heißluft. Hol meine Auflaufform, die ich schön ausbutter, oder wenn ihr keine Butter nehmen wollt, natürlich auch mit Margarine, könnt ihr auch verwenden. Dann nehme ich meine Palatschinken und fülle die jetzt. Das funktioniert einfach so, Palatschinke auf eine Fläche legen und dann nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn mit der Fülle bestreichen. Ihr müsst die jetzt nicht zu 100% bestreichen, es kann ruhig ein freier Teigrand überbleiben. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Darum würde ich sagen, nehmt am Anfang lieber ein bisschen weniger. Wenn ich dann nämlich zu viel überbleibt, könnt ihr dann die Palatschinken noch nachträglich den Rest noch schön auf die Palatschinken verteilen, die noch vielleicht da offen da liegen. Wenn wir dann die Füllung schön auf die Palatschinken verteilt haben, rollen wir die ganze ein, so wie man es jetzt von anderen Sachen, von den Crepes oder so her kennt. Oder den Wraps, die werden da glaube ich auch eingerollt. Schneidet das Ganze in der Hälfte durch, damit ich mehr oder weniger zwei Stück Palatschinkenrollen habe. Und das schichte ich dann mal schön in meine Auflaufform rein. So Schichten jetzt im Stile eines Dachs von den Dachziegeln. Wenn ich das gemacht habe, übergieße ich das Ganze, schaue, dass es schön verteilt wird mit dem Überguss, den wir vorher bereits zubereitet haben. Und dann muss ich es mal 20 Minuten ins Backrohr stellen und einmal backen lassen. Nach den 20 Minuten erhöht ihr die Temperatur auf 200 Grad Celsius und stellt, wenn es habt, auf Heißluft um. Und da überbräunt es dann nochmal zusätzlich für 5 Minuten. Das sage ich deswegen dazu, weil bei meinem Backrohr zum Beispiel oder ich generell die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit einem Heißluftmodus das Ganze viel schöner überbräunen kann, vor allem wenn Käse drinnen ist. Hängt sicherlich damit zusammen, da die Heißluft das Gargut einfach mehr, wie soll ich sagen, austrocknet. Ja, und dann könnt ihr es rausnehmen und eigentlich sofort servieren. Klassischerweise würde ich dazu einen schönen grünen Salat servieren, würde sich aber auch meines Erachtens ein Kinderkohl oder wie man es auch nennt, Jägersalat eignen, aber auch ein super Vogelsalat oder generell ein Salat eurer Wahl einfach dazu reichen. Ihr seht, ist eigentlich ein ganz einfaches Gericht und schmeckt, finde ich, total gut. Vor allem mit einem faschierten Gesellchen hat das so einen wunderbaren Geschmack. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, das Ganze mal selbst nachzukochen. Ja, und bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Sendung kommen, hätte ich wieder mal ein paar administrative Dinge, die ich euch erzählen möchte. Wer mir, es waren nicht viele, aber ein paar, glaube ich, waren es, mir bei dem Social Network app.net gefolgt ist, der wird mich vermutlich nicht mehr dort finden, weil ich meinen Account einfach gelöscht habe. Grund dafür ist, das ist wie bei Google+. Ein gut gemeinter Ansatz von einem Social Network gewesen, aber ja, genutzt hat es irgendwie fast niemand. Da haben wir gedacht, okay, für was unterhalte ich den Account weiter? Ich habe selber auch so individuell nichts reingeschrieben, dann maximal meine Automatismen, wenn eine neue Folge rauskommt, etc. was gepostet und das war's. Und da haben wir gedacht, okay, viele folgen mir dort nicht, legen wir den ganzen Account still. Also wenn ihr eine der wenigen Follower seid, wundert euch nicht, dass ich nicht mehr dort bin. Wenn ihr am aktuellen Stand bleiben wollt, dann bitte bei Twitter oder in Facebook mir folgen. Dann hatte ich ja auch mal noch zu Zeiten vom Tweezers Kulinarium Blog einen eigenen YouTube-Channel. Den habe ich jetzt ja unter Anführungszeichen stillgelegt. Und es gibt ihn nach wie vor, aber der wird unter Garantie nicht mehr neu befüllt, weil ich schlichtweg keine Zugangsdaten mehr für den habe. Das ja, einzige Video, das bis jetzt dort publiziert wurde, habe ich auf meinen Tweezer-Account bei YouTube verlagert. Einen Link dazu findet ihr übrigens auf der Homepage und das kann man sich dann dort auch anschauen. In Zukunft plane ich übrigens gelegentlich kurze Videos über diesen Kanal zu publizieren. Konkret der nächste Plan wäre eine Bärlauchfolge mit der Zwerge gemeinsam aufzunehmen, denn wenn ihr die Bärlauch-Kräuterkunde-Folge gehört habt, wollen die Zwerge und ich einmal gemeinsam pflücken gehen. Und um euch einfach mehr oder weniger das visuell zu zeigen, wie Bärlauch aussieht, auf was ich achten muss etc., habe ich mir gedacht, machen wir da einfach ein Video zum Bärlauchpflücken draus. Ja, der Gruß aus der Küche, also sprich die letzte Folge, die ich publiziert habe, ist sehr gut angekommen, sage ich jetzt mal. Es gab durchaus einige wirklich positive Rückmeldungen zu dem Ganzen. Und da habe ich mir gedacht, okay, weil es so gut angekommen ist und auch bei den Downloadzahlen muss ich sagen, ich war sehr überrascht, war am ersten Tag mehr als bei einer Standardfolge sogar. Also das hat mich dann doch ja, irgendwie gewundert. Ja, was wollte ich sagen? Das wird es öfter geben, durch das positives Feedback da war. Wenn euch aber was aufgefallen ist, wo ihr sagt, hey, das könnt ihr besser machen, dann schickt mir bitte Feedback. Ich bekomme es gerne, weil ich will mich ja verbessern, ich will es ja für euch noch besser machen etc. Und ohne Feedback nehme ich an, passt eh alles. Wenn euch was nicht gefallen hat oder wenn ihr sagt, hey, das hast du super gemacht, bitte gerne Feedback. Gerne auch Audiokommentare, wie zum Beispiel der Robert vor ein paar Folgen gemacht hat. Das geht dann mit den heutigen Smartphones super einfach. Traut euch einfach, ich beiß garantiert niemanden, der mir Audiokommentar oder ein normales Textkommentar, einen Tweet, was auch immer zukommen lässt. Ja, und der letzte Punkt bei den administrativen Sachen wäre das Hörertreffen. Da bin ich auch erst vor kurzem bei Twitter angeschrieben worden diesbezüglich. Und ich muss gestehen, es gibt leider noch keine wirklich konkreten Pläne, wann es jetzt genau stattfinden wird. Ich habe ja vor einigen Folgen mal einen möglichen Termin genannt, einen Zeitraum genannt. Der wird es aber nicht werden. Das glaube ich, habe ich auch schon revidiert, dass der nicht werden wird, dass dann später kommt. Und ja, ich bin auch überlegen, was wir machen sollen, ob wir uns jetzt wo treffen oder auch wirklich den Plan durchziehen, dass wir gemeinsam kochen. Da fehlt mir dann noch eine passende Location in Wien. Wer übrigens eine kennt, so eine nette Mitküche, der kann mich gerne kontaktieren. Würde mich darüber freuen, weil ich kenne da eigentlich nur zwei und ja, die sagen mir jetzt nicht so zu, muss ich ehrlich sagen. Aber das Projekt Hörertreffen ist natürlich nicht gestorben. Ich möchte das verfolgen, weil ich denke, dass es den Gabelbissen jetzt schon einige Zeit gibt und sich durchaus ein paar finden werden, die zu diesem Hörertreffen kommen würden. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, wird es in den nächsten Folgen vielleicht mal wieder was dazu geben mit ein bisschen konkreteren Fakten. So, jetzt sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen zum heute vorgestellten Rezept habt oder generell Fragen zur Palatschinke, so schaut euch nicht, mich zu kontaktieren. Wie? Klar, das wisst ihr, das erfahrt ihr natürlich im Abspann. Ich sage wie immer, viel, viel Spaß beim Nachkochen. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.